Und vielleicht, vielleicht, vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und du sagst, du denkst an mich. Die Lüge zeichnet dein Gesicht. Und es stirbt ein Stück in mir, weil du mich nicht mal vermisst. Bitte geh, geh weit weg und nimm das Chaos weg von mir. Verlass der Trüb, mein Atem schwer, ertrink ich trotzdem im Tränenmeer. Bevor meine Welt zerbricht. Bevor meine Welt zerbricht. Wann wird der Schmerz endlich vergehen? Endlich verbrennt, nur die Glut überlebt. Ein Haufen Asche im Winde verweht. Es bleibt nichts mehr zurück von mir. Bitte